Wanderer, kommst nach Sparta, du verkünde, sie liegen nun dort. In die Geschichte gemeißelt leben sie über die Zeiten hinfort. Wanderer, kommst nach Sparta, du verkünde, es war ihre Wahl. Hier starben sie getreu dem Eid, wie das Gesetz es befahl. Das ist Sparta. Endlich ist der Tag gekommen für den großen Waffentanz. Jede Sehne ist geschwollen, jeder Muskel gespannt. Sie bilden eine Einheit, eine eiserne Wand. Gedrillt für den Nahkampf in Kunst und Präzision. Schulter an Schulter steht die Kampfformation. Die Feinde sollen kommen zu diesem engen Pass. Heil ihrem König, heil Leonidas! Zum Kampfen erzogen, zum Töten geboren, für Krieg und Vernichtung erkoren. Vom Schicksal bestimmt aus der Welt, durch Zucht und Härte gestellt. Nur den Tod oder Sieg, ihr Handwerk ist Krieg, und sie stehen bis zuletzt. Nur den Tod oder Sieg, ihr Handwerk ist Krieg. Das ist Spartas Gesetz. Trotzig ihre Minen, ihr Land ist bedroht. Spartaner kennen keine Gnade und verachten den Tod. Aber tausende von Feinden stürmen herab. Das Gemetzel hat begonnen und es wird ein Massengrab. 300 Spartiaten stehen standhaft und fest, wie eine Mauer aus Stahl, die sich nicht durchdringen lässt. Die Wüstenvölker fallen, Legion um Legion. Die Heere zerschellen an Spartas größten Zorn. Zum Kampfen erzogen, zum Töten geboren, für Krieg und Vernichtung erkoren. Vom Schicksal bestimmt aus der Welt, durch Zucht und Härte gestellt. Nur den Tod oder Sieg, ihr Handwerk ist Krieg, und sie stehen bis zuletzt. Nur den Tod oder Sieg, ihr Handwerk ist Krieg. Das ist Spartas Gesetz.